Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, Freunde, auf in eine neue Runde. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht gibt es keine bestimmte Themenvorgabe von uns. Das heißt, ich frage euch ganz schlicht und ganz einfach, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten, jetzt hier in der Sendung? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, dann ruft an 0130 2911, 0130 2911 oder ihr könnt auch faxen 0130 11 51 22. Melanie, 18 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Du hast mich angerufen, zu welchem Thema? Ja, und zwar, ich bin jetzt seit 5 Jahren mehr oder weniger mit meinem Freund zusammen. Vorher war es eine ziemlich offene Beziehung und seit 3 Jahren mehr. Seit 5 Jahren? Also habt ihr mit 13 angefangen? Genau. Und ich wollte ihm eigentlich einen Heiratsantrag machen. Er guckt regelmäßig Domian und deswegen ist es eigentlich die beste Möglichkeit, ihn zu erreichen. Ja, dann mach doch einfach mal. Okay, Bernd Stefan, du bist die Liebe meines Lebens. Ich brauche dich wie die Blume die Sonne. Du hast mir gezeigt, wie schön das Leben ist. Du bist mein Lebenslicht. Möchtest du dein Leben lang meinen Lebensweg erhellen und das Aufgebot bestellen? Das hat er jetzt hoffentlich gehört. Will ich auch hoffen. Melanie, meinst du, er ist überrascht? Glaube schon. Ich meine, wir haben uns zwar schon öfters darüber unterhalten, aber so, dass er mal gesagt hat, dass es die nähere Zeit mal sein sollte, eigentlich nicht. Ja. Aber heiraten möchte er mich wohl, er sagte zwar ein bisschen später, aber vielleicht klappt es ja doch. Wie alt ist er denn? Er ist 20. Er ist 20. Nun liegt er ja vielleicht nicht so ganz falsch, wenn er sagt, wir warten noch ein bisschen. Wieso möchtest du jetzt bald schon? Ne, ich meine, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Viele Bekannte von mir haben früh geheiratet und die haben halt, wie wir, noch nie gestritten. Ihr habt noch nie gestritten? Nein, noch nie. 5 Jahre mehr oder weniger zusammen? Ja. Und noch nie gestritten? Nee. Seid ihr ein tolles Pärchen. Mhm. Kehrt ihr eure Konflikte unter den Tisch oder liebt ihr euch so sehr, dass da gar nicht groß was zu streiten ist? Also wenn was theoretisch zu streiten wäre, dann reden wir drüber. Ja. Also das würde ich auch jedem empfehlen, bevor da sich irgendwas aufstaut, einfach reden. Ist ein guter Tipp, ne? Ja. Das ist dein erster Freund? Ja. Also auch meine erste große Liebe. Deine erste große Liebe, dein erster Freund. Und für ihn bist du auch mehr oder weniger so die erste wahre Frau? Ja. Kann man so sagen? Mhm. Ja. Ja, Melanie, da bin ich ja gespannt, was er sagen wird. Mhm. Was für einen Zeitrahmen stellst du dir denn so vor? Wann soll es denn losgehen? Also mit dem Aufgebot? 3 Monate bis 1 Jahr, sage ich mal. Ja. Also muss nicht gleich nächste Woche sein. Nein, das nee. Nicht. Aber wenigstens, dass schon mal eine Verlobung oder so da ist. Ja. Also ich sage ja eigentlich immer, Leute, lasst euch Zeit und wartet ein bisschen. Aber wenn man nun so hundertprozentig entschieden ist, wie du das zu sein scheinst, und wenn der Bursche das auch will, dann ist das halt eure Sache. Mhm. Ne? Also wir haben auch wirklich viele Bekannte, die haben früh geheiratet und das ist einfach daher hervorragend gewesen. Ja, nur gibt es auch genügend andere Beispiele, wo früh geheiratet wird und alles geht den Bach runter. Ne? Ja, das ist aber von meinem Bekanntenkreis sehr wenige. Ja. Du bist dir da ganz sicher? Ich bin mir 100% sicher. Du willst ihn heiraten? Ja. Und hast das mit einem so schönen Gedicht ihm gesagt? Ich hoffe, du hast das aufgezeichnet auch? Ja, habe ich. Na toll. Und ich meine, er sitzt jetzt auf der Arbeit und guckt es sich auch an. Was arbeitet er? Er arbeitet im Altersheim. Im Altersheim? Hat er Nachtschicht? Immer? Nee, nicht immer. So ausnahmsweise. Ja. Ich meine, der müsste auch eine halbe Stunde Feierabend haben. Aber er hat das bestimmt noch mitgekriegt jetzt. Ja. Melanie, ich wünsche euch beiden viel, viel Glück. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bianca, nicht 34, sondern 27. Hallo. 34, nee, ich bin das, 34. Das wäre was, ne? Ja, das wäre was. Da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, ne? Du bist ja 27. Ja, ich bin voll verraten. Ich wollte das eigentlich mal eben schnell aufzeichnen, aber habe den Sender am Radio nicht gefunden irgendwie. Es läuft doch auch im Radio, oder? Es läuft auch im Radio, bei 1 Live, ja. Ja, habe ich sei, auch nicht. Von wo rufst du an? Aus welcher Gegend? Delmhorst. Ja, liegt das in Nordrhein-Westfalen, muss ich jetzt mal fragen? Bremen ist das. In Bremen, nee, da ist es schwieriger, obwohl wir auch auf dem Satelliten sind, aber da weiß ich, kann ich jetzt nicht sagen, wie das erwischt. Ist doch egal, ist auch nicht. Ich meine, so ein tolles Thema ist es eigentlich auch nicht, um das irgendwie aufzuzeichnen oder so. Na, da bin ich gespannt. Was ich da jetzt so hab, so, aber... Leg los. Ja, und zwar ist mein Problem, dass ich, wie gesagt, 27 und noch nie einen Orgasmus hatte und mich das eigentlich irgendwo ganz schön beschäftigt so manchmal. Mhm. So, also, Und ich rede auch mit Freunden darüber, eigentlich auch ganz offen und so. Und ich habe auch zwei Freundinnen, die es auch noch nicht hatten. Und also Freunde oder Freundinnen? Freundinnen, ja, hatte ich jetzt auch, ja, die auch gesagt haben, ja, ich habe auch noch keinen Orgasmus gehabt und so. Und ich weiß nicht, ich habe schon so viel getan, also auch ausprobiert und es, ja, klappt irgendwie einfach. Hast du gar nicht. Hast du noch keinen Orgasmus mit einem Mann gehabt? Oder generell auch noch keinen mit dir selbst? Beim Onanieren? Nee, generell noch nicht. Beim Onanieren auch nicht? Nee, gar nicht. Das heißt, du hast noch gar nicht onaniert? Ausprobiert, aber es ist nicht so mein Ding, weiß nicht, habe ich nicht so Gefallen dran, finde ich keinen Gefallen dran. Wie kommt das? Ich weiß nicht, vielleicht Schamgefühl dabei oder was, dass ich denke so, ich weiß nicht, ich finde irgendwo, ich kann mich nicht so gehen lassen wahrscheinlich, denke ich mal, weiß nicht. Was meinst du, warum du dich nicht gehen lassen kannst, wenn du mit dir selbst an deinem eigenen Körper probierst und Spaß haben willst? Warum? Ich weiß nicht, bin ich eigentlich überfragt, so, ich weiß nicht warum. Ich habe es, wie gesagt, schon mal ausprobiert und am Anfang war es ganz toll irgendwo, aber dann kommt irgendwie nichts von den Gefühlen und dann lasse ich es dann auch wieder so, ne? Hast du da irgendwie auch ein schlechtes Gewissen bei, wenn du das machst? Schlechtes Gewissen, ich denke vielleicht immer irgendwie die Angst, es könnte mich ja jemand erwischen vielleicht so, obwohl ich alleine wohne, also eigentlich geht das gar nicht. Genau, dem kann man ja vorbeugen, dann wird nur eine Kette vor die Tür gemacht und dann... Aber das ist ja auch nicht der Hauptgrund, ne? Da ist ja irgendwas anderes wahrscheinlich im Schwange. Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Hast du denn schon Freunde gehabt? Beziehungen? Ja, klar, auf jeden Fall. En masse. Also en masse? Ja, das heißt en masse jetzt nicht 100 Stück oder so, aber schon genug und ich weiß nicht, ne, hat irgendwie nicht geklappt. Und du hast auch mit diesen Freunden geschlafen? Ja, klar. Ja? Und du hast, es ist auch richtig zum Geschlechtsverkehr gekommen? Ja, klar, alles, so, richtig. Alles ausprobiert und ich bin auch ziemlich offen so, eigentlich so. Also ich habe da auch nicht irgendwie ein Handicap oder so, dass ich auch nicht verklemmt bin oder so, gar nicht. Aber ich weiß, ich denke mal selber jetzt, dass das daran vielleicht auch liegt, dass ich halt, weil ich halt noch nie Orgasmus hatte, das eine Zeit lang bei einigen Leuten vorgespielt habe, so. Mhm. Ja, weil ich dachte, es muss ja irgendwie sein, so, die sind ja bestimmt enttäuscht, wenn es jetzt nicht so ist, wenn ich jetzt da liege und sage, toll, für mich war es jetzt nicht so das Ding. Das heißt, du hast den Jungs das nie erzählt, dass du noch keinen hattest? Nee, also eigentlich nur den, den ich jetzt davor hatte und der letzte jetzt. Also den letzten beiden habe ich dann erzählt. So. Ja, und was haben die gesagt? Ja, der davor war unheimlich, der war ganz schön geschockt. So. Also der hat das irgendwie nicht geglaubt. Er war auch irgendwo böse, weil er gesagt hat, warum hast du mir das nicht vorher erzählt? Wir waren 2 Jahre zusammen. Ja. Nach anderthalb Jahren habe ich das erst erzählt. Zu Recht, ne? War er böse. Ja, klar, natürlich. Ja, weil ich hatte das eigentlich schon vorher. Aber und der letzte jetzt hat anders reagiert? Ja, der hat eigentlich sich Mühe gegeben. Er hat gesagt, okay, wenn das nicht so ist, dann versuchen wir es halt. Ja. Ne? Wir machen dies, wir machen jenes und so. Und hat aber auch nicht geklappt. Also, bist du mit ihm jetzt nicht mehr zusammen im Moment? Nee, bin ich nicht. Ja. 3 Monate schon nicht mehr. Ja. Du redest mit deinen Freundinnen auch darüber? Ja, klar, ganz offen und so. Weil ich denke mal, vielleicht wissen die, was man machen kann oder so. Ja, was meinen die Freundinnen? Die kennen dich ja ganz gut. Ja, die sagen halt auch so von wegen, ich müsste mich erstmal selber irgendwie kennenlernen, meinen Körper. Und es mir so gefallen würde, so sag ich mal, wenn ich das halt wüsste, so was mir gefallen würde, könnte ich dann den Männern jeweils erzählen, so von wegen, das mag ich ganz gerne und mach du das mal, vielleicht ist es dann noch intensiver. Oder so, wie gesagt, ich finde überhaupt keinen Gefallen daran, so das bei mir selber zu machen, weiß ich nicht. Obwohl ich glaube, dass das auch der erste ganz wichtige und richtige Schritt ist, dass man mit sich selbst seinen eigenen Körper erfährt, erlebt und auch Lust dabei empfindet. Das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Wenn du mit dir selbst keine Lust haben kannst, kannst du mit anderen auch keine Lust haben. Die Erfahrung hast du ja nur auch gemacht. Ja, habe ich auch. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich da ohne Gefühle liege und dass der ganze Sex mir überhaupt keinen Spaß macht. Sex an sich macht mir auch Spaß und auch die Zärtlichkeiten auszutauschen und das ist ja alles ganz nett. Bloß eben, ich komme nicht zum Höhepunkt. Also es ist nicht das, was ich gerne haben möchte. Ja. So. Bianca, ich würde das an deiner Stelle mal versuchen, so peu à peu zu steigern mit dir selbst. Ich könnte mir vorstellen, dass du die paar Mal, wo du es ausprobiert hast, an einem bestimmten Punkt gekommen bist und dann hast du aufgehört. Ja, weil ich halt, da kam nicht so. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich auch nicht weitermachen. So, weil das bringt versuche diesen Punkt doch mal so nach und nach immer ein bisschen weiter zu überschreiten. Das würde ich dir mal so sagen. Was ich eigentlich mal fragen wollte, gibt es da nicht irgendwie so, auch in Deutschland, irgendwelche, was heißt so, Art Kurse oder irgendwas schon? Da gibt es gar nicht. Es gibt 1000 Sachen, aber es gibt auch 1000 unseriöse Dinge. Ich wollte nämlich gerade ausholen und dir raten, wenn das wirklich weiter von dir aus selbst nicht in den Griff zu bekommen ist, dann würde ich wirklich an deiner Stelle zu einer Beratung mal gehen. Ach so, und wie kommt man da so ran? Ich weiß das jetzt gar nicht so. Das erklärt ja jetzt mein Psychologe. Oh, gut, ja. Der steht im Hintergrund bereit. Ja. Und der kann dir da genaue Tipps geben, wie man das macht und wo auch gute Stellen sind, die sich auch mit solchen Sexualproblemen ganz gut auskennen. Damit du bald einen Orgasmus kriegst, Mensch. Ja, ja, ne? Das wäre sehr schön. Ich habe schon gesagt, von wegen der Mann, der es schafft, mir einen Orgasmus zu dingsenbumsen, da, den würde ich heiraten. Also einfach so, tschüss. Das ist ja schon verrückt. Du hast noch nie einen Orgasmus gehabt. Du weißt, dass es da irgend sowas gibt. Ja. Wie stellst du dir einen Orgasmus vor? Wunderschön, also wunderschön. Ich denke einfach, dass es einfach toll sein muss. Ich weiß nicht, wie stellt man sich einen Orgasmus vor, wenn man ihn nicht hat? Ich weiß nicht. Eben, ich wollte gerade sagen, es ist ganz schwierig, jemanden, der noch nie einen Orgasmus hatte, den zu erklären. Ne? Ja, da genau. Vielleicht bin ich auch enttäuscht, weil ich denke, das war's und da habe ich jetzt ein Action drum gemacht, das kann ich auch ohne. Ich meine, vielleicht brauche ich den ja auch gar nicht. Nee, glaube ich nicht. Vielleicht die ersten paar Mal ist es vielleicht nicht so der Knaller. Aber irgendwann rastest du aus, ich garantiere es dir. Ja, ne? Du vibrierst an Körper und Seele. Mhm. Du, was ich noch sagen wollte. Ja. Ihr hattet ja mal das Thema von wegen die Größe des Penis, ob das sehr wichtig ist oder nicht. Und da hatten ja einige Frauen angerufen von wegen, das wäre ja gar nicht so wichtig. Ja. Kann mir eigentlich keiner erzählen. Du bist für große Penisse. Nein. Es ist schon die Technik irgendwo wichtig, sag ich mal so, ne? Aber ich denke mal, eine gewisse Länge muss schon irgendwie, denke ich mal, vorhanden sein. Wie groß muss er nach deinem Geschmack sein? Weiß ich nicht. Ich habe dies noch nie gemessen, ob der jetzt so, das Ding war jetzt gut, weil er 20 oder 15 Zentimeter war. Aber ich denke mal so allgemein, dass doch schon eine gewisse Länge vorhanden sein muss. Weil, also, weil der mit seinen 7 Zentimeter, der da mal angerufen hat, hat er ja gesagt, er ist auch eingeschränkt in dem, was er tut. Sagte er ja. Auch ja, in der Technik, ne? Ja. Wie er die Technik praktiziert. Ja, und ich denke mal auch so, dass er oder die Frau auch gar nicht so die Gefühle dabei haben kann, wenn das wirklich so... Genau, so hat er es auch erzählt. Ja, also für dich ist Sache, zu klein sollte er nicht sein. Es kommt auf die Technik an, aber du hättest auch ganz gern schon was in der Hand. Ja. Ne, so kann man sagen. Ja, genau. Liebe Bianca, du bleibst am Telefon. Ja, ich bleib am Telefon. Bye, bye. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Ciao. Matthias, 18 Jahre. Ja, hallo. Hallo, Matthias. Ja, hallo. Ja, ich bin einer von vielen, der auch keinen Ausbildungsplatz hat. Ja, wie so viele, gell? Ach, du Armer. Und alle Welt strengt sich im Moment an. Ja, genau. Ne? Es gibt jeden Tag eine neue Initiative. Ja, genau. Bin nur am Laufen und Suchen. Also ich habe schon ein paar Vorstellungen, gell? Also ich will ja zur Polizei, zur Schutzpolizei oder zum Bundesgrenzschutz. Ja. Da gibt es aber ein paar Probleme, denn ich bin Brillenträger. Du bist Brillenträger? Ja, genau. Nimmt die Polizei keine Brillenträger? Doch schon. Ja. Ja. Aber mit 18 muss man noch mindestens 50% Sehleistung haben. Habe ich nicht ganz, ich habe so um die 40. Ach so. Und ab 20 können es noch 30% sein und mehr natürlich, gell? Mhm. Also da müssen noch mindestens 30% sein in 20 Jahren. Also muss ich noch mindestens 2 Jahre warten. Das ist ja nicht das einzige Problem. Ja. Noch was. Ich hatte früher, ja, also vor 2 Jahren, hatte ich einige Probleme. Mein Opa ist gestorben. Mhm. Hatte auch andere schulische Probleme und mit meinen Eltern ein bisschen und so. Das hat mich so fertig gemacht, dass ich ausgerastet bin und depressiv geworden bin. Ich habe da 5 Wochen lang in die Jugendpsychiatrie müssen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt in den Krankenkassenakten drin. Und die Krankenkassen müssen das ja an den... an die Stellen da weitergeben, an die Behörden. Ja, und da sagt mein Vater, also da habe ich gar keine Chance. Also ich bin von meiner Hausärztin sagt, ich sei eigentlich wieder gesund und verkraftet das alles, es wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Haben die gesagt, dass du aufgrund dessen gar keine Chance hast? Haben die das so... Also der Einstellungsberater, der heißt es ja noch gar. Mein Vater ist ja auch Angestellter bei der Polizei und beim Freiwilligen Polizeidienst. Das gibt es hier in Baden-Württemberg, Freiwilligen Polizeidienst. Und der hat gesagt, also wenn die lesen, Jugendpsychiatrie, dann heißt nein, also das... Das meint dein Vater? Ich streite mit ihm ja schon wochenlang und sage jetzt, ich bewerbe mich halt mal und so weiter und so fort. Und sagt er, ja gut, versuch's halt, aber du wirst sehen. Weil ich weiß, also hier in Baden-Württemberg ist ja gerade die polizeiliche Ausbildung wirklich voll. Ja. Also, Matthias, also das weiß ich nur auch nicht, ob die da auf Akten zurückgreifen von ein paar Jahren und das weiß ich nicht. Ja. Ich denke nur auch, dass du da natürlich recht hast und das erstmal machen solltest. Bewirb dich erstmal und wenn es dann da nicht klappt, dann muss man über neue Wege nachdenken. Ja, das ist halt so. Bange machen im Voraus, das gilt nicht. Ne? Ja, also wie gesagt, weil hier es halt ziemlich voll ist, nehmen sie halt natürlich nur einwandfrei, also die wirklich top gesund sind und die besten Noten haben. Mhm. Früher war das anders, da haben sie ein Auge zugedrückt, wenn ihr irgendwas hattet. Pass auf, nun muss man natürlich sehen, wenn das nun wirklich nicht geht, dann musst du dich halt umorientieren. Ja, genau. Ne? So ist es nun mal. Da musst du sehen, du bist 18 Jahre alt, da gibt es sicher auch noch andere Interessen, wo du drauf zusteuern könntest. Was wäre denn das so als Alternative? Also, so so Konkretes weiß ich sonst nichts mehr. Bloß, dass ich mich halt fürs Fernsehen und für den Hörfunk interessiere, also auch als Moderator oder so. Na, das ist ein weiter Weg. Da lernen erstmal was Gescheites. Ja, genau, das meine ich ja. Das ist ja noch lange hin. Ja. Da brauche ich ja schnell Ausbildung und was weiß ich, halt mögliche Geld. Aber sonst habe ich wirklich, also kaufmännisch habe ich früher mal gedacht, aber naja. Also Matthias, pass auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Du bewirbst dich bei der Polizei. Ja. Ne? Wir drücken dir die Daumen. Ja, danke schön. Und lass dich davon nicht abbringen, von dem Vorhaben. Ja. Und wenn das nicht klappt, dann sitz nicht da und jammer, leck ein paar Tage die Wunden und dann such dir was Neues. Ja. Teil es an zumindest. Das ich aber machen müssen, ja. Viel Glück. Danke. Matthias, ciao. Dann tschüss. Tschüss. Patricia, 19 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Hallo Patricia. Meine Patricia wollte ich schon sagen. Kennen uns ja gar nicht. Also ich wollte mich mit dir über das Thema Verhütung unterhalten. Weil ich bin jetzt schon zweimal auf die Schnauze sozusagen gefallen. Was heißt denn das? Ich habe 3 Kinder. Wie bitte? Also, ja. Du bist 19? Ja. Also einmal Zwillinge und ein Mädchen. Wie alt sind die? Also Zwillinge sind 3 und das Mädchen ist 1 Jahr. Hui. Ja. Mit 19 Jahren? Ja. Das ist aber eine Belastung. Ja, allerdings. Das gefällt ja auch nicht so gut. Nee. Wie kam es dazu? Also beim ersten Mal, da haben wir es mit Kondom gemacht. Das hat aber dann anscheinend auch nicht so gut hingehauen. Und beim zweiten Mal eben mit Pille. Und da war ich dann wieder das 1%, wo es halt wieder schief gegangen ist. Ach du je. Ja. Sag mal, bei den Kondomen oder bei dem Kondom, was ist denn da passiert? Ist es gerissen, das Ding? Ja, genau. Ist es gerissen? Ja. Und beim zweiten Mal warst du die kleine Quote, ne? Ja, genau. Oh je. Und nu? Weil ich habe irgendwie ja total die Blockade, weil ich habe jetzt mal Angst, dass wieder irgendwas ist. Und Hast du denn einen guten Frauenarzt, mit dem du das besprechen kannst? Weniger, also bei uns sind die nicht so toll. Ja. Weil es gibt ja nun neben Pille und Kondom auch noch andere Möglichkeiten zu verhüten, die nun, oder man kombiniert zwei Verhütungsmöglichkeiten. Aber dazu gehört halt ein vertrauenswürdiger Arzt, mit dem man das mal so richtig detailliert durchspricht, was einem auch gefällt, was einem gemäß ist, was man will und so weiter. Kannst du denn da keinen suchen in der weiteren Umgebung bei dir? Also unbedingt finde ich das. Ja. Unbedingt. Weil das ist jetzt echt schon, also seit 5 Monaten habe ich dann immer gesagt, nee, ich mag nicht und so und... Bist du denn mit dem Vater der 3 Kinder jetzt auch noch zusammen? Nee, also ich bin jetzt mit dem zweiten Freund zusammen, also der vom Mädchen jetzt der Vater ist. Ja. Weil der erste, der hat mich dann sitzen lassen. Ja. Wie schaffst du das mit 19 Jahren, 3 Kinder aufzuziehen? Ja. Ich frage mich eigentlich auch jeden Tag, wenn ich im Bett liege. Also, du bist natürlich den ganzen Tag zu Hause mit den Kindern? Ja, genau. Wer finanziert dich? Also mein Freund und eigentlich vorwiegend mein Freund. Ja. Ist denn eure Beziehung in Ordnung, dass dich das so ein bisschen stabilisiert und dir so ein bisschen weiterhilft? Es ist soweit schon in Ordnung. Er kümmert sich ja wirklich viel um die Kinder, auch um die 2, die jetzt nicht von ihm sind. Also er behandelt die alle gleich. Mhm. Aber wenn jetzt mit dem Thema Sex da wieder daherkommt, dann... Mhm. Das heißt, er ist schon ein bisschen sauer, dass du nicht so mitmachst, wie er gerne möchte. Genau. Und du hast Angst, dass du nochmal schwanger wirst. Ja, genau. Kann man ja auch nur wirklich voll und ganz verstehen. Deswegen musst du was machen. Du musst zum Arzt gehen oder du musst, ich habe gestern ja auch schon das mal erwähnt, du musst zu Pro Familia gehen. Mhm. Kennst du Pro Familia? Ja. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Tipp, dort mal einen Termin dir geben zu lassen und mit denen zu sprechen. Die können dir vielleicht auch gute Frauenärzte nennen. Ich weiß nicht, ob die das machen, aber eine Frage ist das zumindest. Mhm. Jetzt will ich dich noch fragen, Patricia, als du zum ersten Mal schwanger warst. Ich hatte gestern eine Zuhörerin mit dem Problem, die war 16. Ja. War es für dich klar, dass du... das Kind bekommen wolltest? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle, ja. Ja. Und also beim Abtreibung kommt für mich nicht in Frage. Ja, und beim zweiten Mal auch? Ja. Ja. Auf alle Fälle. Dann nimmst du jetzt schon die Belastung auf dich und ziehst es durch. Ja, für das Leben würde ich alles machen. Ich würde es auch wieder machen. Ja. Ja. Okay, aber es sollte nicht nochmal passieren. Nee, ich denke, also... Dem kann man ja nur wirklich vorbeugen und das ist nur eine Frage jetzt, wie man das gut einfädelt. Also, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche nach einem guten Arzt und geh mal zu Pro Familia. Okay, danke, Jürgen. Und könnte ich von dir vielleicht mal ein Autogramm haben? Ja, dann bleib mal am Telefon. Der Peter in der Regie nimmt deine Adresse auf und dann schicken wir es zu. Okay, okay? Klasse. Ciao. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Tina, die ist 21. Ja, hallo. Hallo Tina. Ja, also ich hab eigentlich gar kein Problem oder sowas. Ich habe gerade mit meiner Freundin, ja. Ja. Und gestern war bei mir das Waschbecken kaputt. Es war total verstopft, sodass es fast bis oben hin überlief. Ja? Oh weia, ja, das ist doch schon ein Problem. Naja, also ich meine, eigentlich ist es ja kein Problem. Denn ich meine, es gibt ja diese komischen Teile. Es ist ein großer Stab ja, mit diesem rosanen oder roten Gummi, ne? Gummi-Ding genau. dran. Und das hatte ich ja nämlich am Haus. Ja? Ja. So, und dann sind wir in ein Geschäft gefahren und haben das versucht, da zu kriegen, haben es auch gekriegt. Wie nennt man das eigentlich? Ja, und das ist ja eben meine Frage. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und sie weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Und naja, wir haben halt einen Mann gefragt, der war da auch gerade in diesem Regalreihe da, wo man die ganzen Haushaltsgeräte da kriegt. Ja. Und wir haben ihn gefragt und, ja, wie heißt denn jetzt dieses Gerät? Wir haben ihm das gezeigt und also wir zu Hause, wir nennen das Heber. Ich meine, man hebt damit die ganzen Dreckteile und die ganzen Haare damit hoch und wir nennen das Heber. Und meine Eltern, die nennen das Plömper. Wie, Plömper? Ja, genau. Das ist ein bisschen eigenartig, ich weiß nicht, woher das kommt. Ja. Und ja, das ist jetzt eben meine eine Frage, wie man das dieses Ding nun wirklich nennt. Vielleicht kann mir das irgendjemand sagen. Auf jeden Fall... Im Laufe der heutigen Sendung gehe ich davon aus, dass noch jemand anruft und uns aufklärt, wie man dieses Ding nennt. Na, ich hoffe. Also ich weiß es auch nicht. Naja, also wir sind dann zur Kasse gegangen und haben dieses Ding dann auch mitgenommen und wollten es dann bezahlen. Aha. Und in einer Kasse gibt es dann immer diese komischen Stöcker. Die stellt man hin, um zu zeigen, dass die eigene Ware jetzt zu Ende ist und dann die nächste kommt von den Kunden. Ja? Dafür gibt es auch keinen Namen, also ich kenne den Namen nicht. Ja, das sind solche Riegel, ne? Ja. Ja, ich meine, irgendjemand muss ja dieses komische, ich nenne es jetzt mal Plömper, und diesen Stab da erfunden haben und sagen können, so, ich bin der Erfinder von... Ja, also ich bin ganz sicher, dass es einen richtigen Begriff für den Plömper gibt. Ich bin nicht sicher, ob es einen Begriff für diese Riegel gibt. Aber das ist ja mehr herkömmlich. Ich meine, das gibt es ja überall, in jeder Kasse gibt es dieses Ding. Und einer muss es ja erfunden haben. Es kann ja keiner hinkommen und sagen, so, ich habe jetzt mal einen Holzsack hingelegt. Also wir gehen interessanten Fragen nach heute Nacht. Das sind deine beiden großen Fragen. Ja. Wie heißt der Plömper richtig und wie heißen die Singer richtig? Ja. Auf den, ne, dass wir uns richtig verstehen, auf den Fließbändern zur Begrenzung der nächsten Ware. Ja, ne? Genau. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe keine Ahnung und ich hoffe, dass da irgendjemand uns irgendeine Antwort geben kann. Ja, ich hoffe auch, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Weiß ich nicht. Und dann, ich wollte dich noch einmal, also nicht richtig was fragen, sondern vor 2 Tagen oder sowas, da, ich weiß nicht genau, ob das gut war oder nicht gut war, auf jeden Fall hat eine Frau angerufen, die hatte irgendein Thema, ja, und danach hat ein Mann angerufen und der fing an, so, ich habe eine traurige Geschichte und, naja, du hast ihn einfach nicht seine Geschichte erzählen lassen, sondern hast ihn gleich gefragt, so, nee, was hältst du denn jetzt von dem Thema, was die Frau eben gesagt hat? Und ich weiß nicht genau, ob das für ihn jetzt so toll war. Ich weiß auch die Situation noch. Und zwar war die 76-jährige Ursula dran gewesen vorher. Ach so, also ich habe das Thema vorher von dieser Frau halt nicht... Ja, die erzählte sowas sehr Erschütterndes. Und ich konnte, weißt du, manchmal ist es für mich auch schwierig, wenn man sowas Krasses gehört hat, direkt umzuschalten auf ein anderes Thema. Ja, ja, klar, kann ich und verstehen. Und da habe ich mit ihm, mit dem nächsten Zuschauer, noch etwas über die Frau gesprochen. Und ihm ging das aber genauso wie mir, sodass wir das noch ein bisschen beredet haben. Und dann hat er aber doch auch seine Geschichte erzählt. Das war eine tragische Liebesgeschichte. Ja, also kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich da nur ganz kurz eingeschaltet hatte. Und das kam mir sehr komisch vor, weiß ich auch nicht warum. Ja. Nur das war so ein komischer Themenwechsel, so weiß ich jetzt auch nicht. Aber es war so, wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Ja. Aber manchmal ist es, aber ich gebe dir auch recht, das ist manchmal auch sehr schwierig, auch für mich in dieser Situation hier. Ja, klar. Es ist live und es geht alles Schlag auf Schlag und da immer so die richtigen verbindenden Worte zu finden, ist auch schwierig. Ja, klar. Also, wir suchen den Plömper und das Ding, ne? Wie das heißt. Du bleibst am Apparat, ne? Bis 2 Uhr und hast der Dinge, ob da ein kluger Vorschlag kommt. Na, ich hoffe. Tina, mach's gut. Okay, schöne Nacht noch. Ja. Der Plömper. Thomas, 24. Ja, hallo Jürgen. Jetzt fange ich gleich mit dir an. Weißt du, wie das heißt, dieses Ding? Ja, also wie der Plömper heißt, das habe ich auch nicht genau zugehört, ehrlich gesagt. Aber dieses Ding, das würde ich einfach Trennholz nennen. Trennholz? Ja. Liegt nah, ne? Trennholz. Ist zwar nicht immer Holz. Nee. Trennplastik. Trennklotz. Ja, Trennklotz ist nicht schlecht. Trennklotz. Nee, das andere Ding war, wenn man einen Ausguss verstopft hat, ach so, gibt es so einen Stab mit so einem roten Gummi. Ja. Und das steckt man da irgendwie so rein und dann wutsch, dann geht das alles raus. Und ja, wir suchen den Namen, wie dieses Ding heißt. Fropfer oder so. Fropfer. Ja. Klingt auch nicht so perfekt. Nö, das also, stimmt nicht. Du weißt es auch nicht. Nee, also wie gesagt, nur die Vermutung, die ich geäußert habe. Aber mit dem Trennholz ist schon mal ganz gut. Thomas, aber dein Thema. Ja, also mein Thema ist, also im weitesten Sinne, dass ich, wenn ich onaniere, dass ich dabei an, ja, an schöne Füße denke, also an Frauenfüße irgendwie so. Das ist doch wunderbar. Findest du? Ja, wenn das dein Ding ist. Ja, also ehrlich gesagt mein Ding, aber wenn ich dann ja weitergehe und irgendwie sag so, ja, das machst du schon so lange, also naja, bestimmt schon 8 Jahre oder so, dann muss es ja auch irgendwie mehr geben. Es gibt ja auch viele Leute, die dann gleich irgendwie an harten Sex denken oder so. Also wir haben morgen das Thema erogene Zonen. Ja. Daraus schließe ich jetzt, was du gesagt hast, dass deine haupterogene Zone bei anderen Leuten, mhm, bei anderen Frauen, also bei Frauen, die Füße sind. Du stehst auf Füße. Ich stehe auf Füße, ja, ja. Du onanierst immer nur auf Frauenfüße. Ja, das ist echt extrem. Also ich habe da auch schon Andeutungen gehört von Bekannten irgendwie, die das geahnt haben. Also die das geahnt haben? Ja, wahrscheinlich. Also oder irgendwie war das ein bisschen psychotisch, weiß ich nicht, kann auch sein. Und dieses machst du seit 8 Jahren? Quasi, ja. So vorher hast du schon an andere Sachen noch gedacht? Wie? Vorher hast du auch an andere Sachen gedacht? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also immer nur an... Ach, das gibt's. Also ich lag mal im Bett und hab halt irgendwie mal ich habe Fußball gespielt und dann beim Mitspieler gesehen, dass der irgendwie an seinem Schwanz rumgefummelt hat und halt dann an der Vorhaut gezogen hat. Ja. Und dann habe ich das irgendwie mal im Fernsehen gesehen, so halt eine Frau mit einem schönen Schuh und so. Und dann habe ich das halt auch gemacht bei mir an meinem Schwanz. So fing das an? Und ja, und das ging auch ratzfatz. Also wäre nicht schlecht, wenn es jetzt... Und seitdem ist das so? Wie? Und seitdem ist das so? Ja, kann man sagen. Da warst du wie alt? 13, 14, 12? Ja, so, warte mal, das war B-Jugend, war ich so 15. Ja. 14, 15. Und dir kommt nie eine schöne Brust in den Sinn? Oder? Nö, also wenn es drauf ankommt, sag ich mal so, dann nicht. Also mal ab und zu, ich guck schon gern, also ich habe schon eine Vorstellung von einer idealen Brust, aber... So, wenn es jetzt zu richtigem Sex mit einer Frau kommt, mhm, interessieren dich da auch nur die Füße von der Frau? Ja, das kann ich leider nicht sagen, weil ich da also keinerlei Erfahrung habe. Da bin ich also... Wie, du hast noch nie mit einer Frau geschlafen? Nein, im wahrsten Sinne. Nee, habe ich nicht. Also. Wie kommt das? Ja, frag mich nicht. Echt nicht. Frag mich nicht. Gab es denn schon Situationen, die nah dran waren? Nee. Also es gab schon mal irgendwie so ein paar Flirts irgendwie, wo ich hätte nachhaken können. Und ja. Ich habe es halt nicht gemacht irgendwie. Hast du schon mal eine Frau geküsst? Nee, auch noch nicht. Auch noch nicht. Vermisst du das alles? Ja, auf jeden Fall, ganz stark. Also was unternimmst du, um Frauen näher oder vielleicht auch intim kennenzulernen? Hm. Ja, also ich gehe weg, das auf jeden Fall gehe ich weg. Auf Konzerte gehe ich gern, dann gehe ich gern in Kneipen und so. Ja, also du begibst dich schon unter Leute. Ja, das Kneipen? Auf jeden Fall. Auch Diskos? Ja, Diskos nicht, also nicht gut, mehr. Also. Früher mal, aber... Früher in deinem Alter nicht mehr so, ne? Nee, jetzt halt mehr Konzerte und Kneipen. Ne? Ja. So, dann bist du in einer Kneipe und siehst irgendwo ein nettes Mädel. Ja. Was passiert dann? Flirtest du mit ihr? Gehst du auf sie zu? Also wenn ich neben ihr sitze gerade oder auch wenn jemand dazwischen sitzt, dann versuche ich schon mal irgendwie was zu sagen und sie praktisch auf mich aufmerksam zu machen. Mhm. Aber irgendwie ist das... Vielleicht weiß ich nicht. Irgendwie bin ich wahrscheinlich... Sei so selbstzufrieden mit meinem Bier, das ich dann vor mir stehen habe. Hast du Angst vor Frauen? Also wenn ich jetzt eine klare Antwort geben soll, dann würde ich sagen, ja. Würde ich leider, auch sagen. Also, würde ich auch sagen. Ja, leider. Also, wie würdest du dich äußerlich beschreiben? Wie siehst du aus? Also mittlerweile, irgendwie seit ich keinen Sport mehr mache, muss ich sagen, habe ich ziemlich zugenommen. Ja. Aber es ist halt keine Schwabbelmasse, ne? Ja. Wie siehst du im Gesicht aus? Normal? Okay? Ja, das gefällt mir ganz gut, ehrlich gesagt. Ja. Also du hast keine großen Hemmungen, dass du sagst, ich sehe auch scheiße aus und ich will gar keine... Nee, das nicht. Also vielleicht nur einen fetten Bauch habe ich. Ja, den kann man wegtrainieren. Ja. Den kann man wegtrainieren. Ja. Da musst du dich wirklich anstrengen. Thomas. Meinst du, das ist richtig, den dass ich dann meinetwegen ein bisschen schlanker werde oder. Ich finde das so für dein eigenes Gefühl, glaube ich, ganz gut, wenn du ein bisschen Sport treiben würdest. Für dein eigenes Selbstwertgefühl und Körpergefühl. Ja. Ganz gut, weil das macht einen auch natürlich auch selbstbewusst, wenn man einen guten Körper hat. Mhm. In dem man sich wohlfühlt. Jeder fühlt sich in einem anderen Körper wohl. Mhm. Aber du musst Erfahrungen mit Frauen machen, Mensch. Ja. Und du musst dich da nicht so hängen lassen. Du darfst dich da nicht so hängen lassen. Mhm. Du musst offensiver an Mädels rangehen, wenn du eine nett findest. Mhm. Ich denke, das ist ganz wichtig. Leidest du da sehr drunter, dass da noch nicht so viel passiert ist? Also ich mittlerweile, ich habe fast schon aufgegeben. Ja, also, Junge, 24. Fast, du bist ja nicht mehr ganz klar. Mit 24 kannst du das nicht sagen. Stehst du da nicht unter ein bisschen unter Druck, freundemäßig? Du kriegst es rundherum mit, wahrscheinlich im Bekanntenkreis, dass alle irgendwie liiert sind und bei dir läuft nichts? Ja, also ich Freunde habe ich eigentlich gar nicht, Bekannte möchte ich das nennen. Ne? Mhm. Wenn da Leute sind, sind das Bekannte und. Was machst du beruflich? Ich studiere noch, also. Also noch ein wunderbares Terrain, um Frauen kennenzulernen. Die Uni. Ja. Aber die sind meistens immer so das so kleine Gruppchen, weißt du? Ach ja. Es ist selten irgendwie wie Mädels gibt, die alleine irgendwas machen. Ja, doch, die gibt's auch. Das ist eine Ausrede. Ja, muss man sehen, hast du recht. Tritt dich in den Arsch. Wahrscheinlich muss ich das machen. Aber ehrlich. Und dann musst du halt ausprobieren, du bist ja dann wirklich noch in der Ausprobierphase, auf was du bei Frauen am meisten stehst. Mhm. Wenn du halt Fußfetischist bist, dann ist es halt so, dann genießt das. Mhm. Aber vielleicht onanierst du dann auch mal auf was anderes, wenn du Frauen erstmal so richtig leibhaftig kennengelernt hast. Mhm. Thomas, toll, toll, toll. Okay, schön, dass ich mit dir sprechen konnte, Domian. Ciao. Tschüss, Jürgen. Tschüss. 1.31 Uhr, 32 gleich. Eine kurze Pause. Jetzt aber. So lange Pause haben wir noch nie gemacht. Die Musik kenne ich gar nicht. Ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, Talkradio vom WDR aus Köln, zu hören im Radio bei 1Live und im Fernsehen heute Nacht offene Sendung für alle Themen, die ihr gerne mit mir besprechen wollt. 0130 29 11 0130 29 11. Und ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil wir schon eine ganze Menge Resonanz bekommen haben auf unsere Frage, wie denn nun diese Sachen heißen. Der Plumper, also wo man einen verstopften Ausguss mit frei macht, oder diesen Begrenzer, wenn man im Supermarkt einkauft und dieses Band immer weiterläuft und was man so dazwischen legt. Also, es gibt den Vorschlag. Es hat ein Notdienst einer Sanitärfirma hat angerufen und die haben gesagt, das heißt Gummisauger oder Gummituffer. Habe ich auch noch nie gehört, Tuffer. Dann schreibt Gunnar Mitzner ein Faxt, es heißt Saugheber. Dann ein Fax aus Bergheim. Da wird vorgeschlagen Sauggummi und Warenbegrenzer. Warenbegrenzer klingt auch ziemlich einleuchtend, ne? Warenbegrenzer. Dann der Dirk aus Uedem. Der schreibt, das Ding für um das Wasserbecken leer zu pumpen heißt, jetzt pass auf, Stoffwechsel Endprodukt Ausscheidungsrückstandentferner. Das ist es, ne? Das ist es. Das war mir gar nicht eingefallen. Und das Holz zum Trennen der Waren verschiedener Einkäufer heißt Kundeneinkaufsartikel-Dividendor. Und der möchte auch ein Autogramm haben, kann er haben. Das Ding heißt Pümmel, schreibt Dirk oder Fax Dirk aus 02923. Und nochmal der Vorschlag von Tina, Saugglocke. Saugglocke, PS, ich verwechsel das nicht mit dem Ding von der Geburtshilfe. Also Saugglocke, ne? Das hört sich ganz gut an und Warenbegrenzer. Mal sehen, was da vielleicht noch im Laufe der Sendung kommt. Silvia, 29, hallo. Ja, hallo. Hallo Silvia. Dein Thema. Ich habe ein ganz anderes Problem. Ja. Es geht darum, ich bin verheiratet. Ja. 23 Jahre. Ja. Habe Kind, 3 Jahre. Und mein Mann sitzt im Gefängnis. Ja. Und... Seit wann? Schon seit, ja, knapp über ein Jahr. Über ein Jahr? Ja. Ja. Und weswegen sitzt er, Silvia? Wegen Totschlag. Er hat ein Kind totgeschlagen. Er hat ein Kind totgeschlagen? Ja, leider. Was für ein Kind war das? Ein 10-jähriger Junge. In einer Prügelei, oder wie? Nee, das durchgedreht ist er. Der hat gedacht, der ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, wie das nun passiert ist. Große Klappe gehabt und hat ihn geschlagen, hat gedacht, der ist tot und hat ihn ins Wasser geschmissen. Mittlerweile war er noch nicht tot. Und deswegen haben die sich in die Haare bekommen? Oh, Vorwürfe. Früher noch. Zu Ostzeiten und so Schulden und. Ja, also die kannten sich. Ja, die kannten sich. Mhm. Bekannte waren das, bekanntenfalls. Ja, aber Eifersucht war da nicht im Spiel? Nee, gar nichts. Ja, wie alt ist dein Mann? Der ist 31. 31. Und der Junge ist dann gestorben? Ja. Ja. Und das ist dein Mann verurteilt worden zu wie lange? Zu lebenslang. Lebenslang. Ja, und ich wohne hier und schräg rüber von mir, da wohnt meine Freundin. Mhm. Und ich bin in den Mann meiner Freundin total verknallt. Mhm. Und die Freundin, die weiß das aber nicht. Ja, nur weiß ich nur nicht weiter. Also ich liebe dann über alles. Das heißt, dass du deinen Mann nicht mehr liebst? Ja, nicht so richtig. Das ist alles schon, es wird langsam weniger. Ja. Hat das auch zu tun mit der Tat? Hat dich die Tat abgeschreckt? Ja, die Tat ein bisschen, ja. Bist du durch die Tat auch auf Distanz zu ihm gegangen? Ja, ich halte durch das Kind hier, halte ich noch ein bisschen... Der Bügel hoch, ich versuche auch ihn ein bisschen durchzuziehen, auch mal innerlich, das sagt ihm. Hat dich das sehr geschockt, als du das erfahren hast? Ja, weil ich weiß, normalerweise ist er ein ganz lieber, ruhiger Mann. Ja. Ich hatte noch nie Probleme mit ihm. Und, und du kanntest dann wahrscheinlich das Opfer auch, ne? Ja. Mhm. Das ist es ja. Besuchst du deinen Mann oft im Gefängnis? Ja, alle 14 Tage, regelmäßig, durchs Kind auch. Wie ist dann da so die Atmosphäre zwischen euch? Sehr. Ich sage kaum was. Er beschäftigt sich viel mit dem Kind. Mhm. Also sehr ruhig. Er merkt, dass es irgendwas faul ist. Das merkt er schon. Das merkt er und er traut sich das nicht anzusprechen. Ja, richtig. Ja. Hat er denn Reue gezeigt nach dieser Tat? Ja, auf alle Fälle. Ja. Hat er mit dir so unter vier Augen auch darüber mal gesprochen, was da zum Beispiel in ihm vorgegangen ist? Ja, das kann man noch nicht sagen. Also da ist noch nicht in der Verfassung, dass er sich darüber äußern kann. Mhm. Das ist. Und er hat die Tat dann auch gleich zugegeben? Ja. Hat sie vor meinen Augen gestanden. Ja. Jetzt hast du dich verliebt in den Mann deiner besten Freundin. Ja. Und wie lange läuft das schon? Ja, schon eine ganze Weile. Schon so lange wie dein Mann im Gefängnis? Nee. Intensiv, naja, so 2 Wochen. Ach, 2 Wochen erst? Ja, das ist ja noch nicht so richtig intensiv. Was heißt denn intensiv? Ja, wir machen Verkehr. Ja. Also er ist auch an dir interessiert? Ja. Ja. Hast du den Eindruck, dass er wirklich an dir interessiert ist, in dich verliebt ist? Oder, wenn du es mal ganz streng betrachtest, dass er nur auf Sex aus ist? Ja, das nehme ich eigentlich nicht an. Eine ist, glaube ich, nicht, nee. Also das Gefühl habe ich eigentlich nicht. Mhm. Und jetzt trefft ihr euch heimlich? Ja. Und du hast das mega schlechte Gewissen wahrscheinlich auch deiner Freundin gegenüber? Ja, richtig. Ja. Ich kann ja nicht so richtig in die Augen sehen. Mhm. Ich möchte auch den Mann gerne für mich gewinnen. Mhm. Also das wird aber leider nicht gehen, nehme ich an. Denn er hat selber verheiratet. Ja. Hat zwei Kinder. Ja, und er hängt sehr an seinen Kindern. Wie redet er denn? Ich meine, du bist ja nun in einer besonderen Situation durch die Inhaftierung deines Mannes. Mhm. Wie redet er denn über seine Frau und seine Familie? Ja, mit seiner Frau nicht mehr so. Also es läuft nicht mehr. Und seine Kinder sind sein einen alles. Mhm. Hast du den Eindruck, dass... auch wenn es nicht mehr so gut läuft, dass da doch noch eine Liebesbeziehung herrscht zwischen den beiden. Du kennst ja nur die andere Seite auch, du kennst deine Freundin ja auch und die hat dir sicher auch erzählt über die Ehe. Ja, klar. Ich glaube es nicht, also. Keine Liebesbeziehung? Nee, das glaube ich nicht. Dann wäre das vielleicht zwischen uns nicht so intensiv. Mhm. Intensiv. Schlafen die beiden denn noch miteinander? Nee, ich glaube nicht, nee. Auch nicht. Dann redest du doch nicht so ganz viel mit der Freundin über die Ehe. Naja, ich versuche das dadurch, dass ich den Mann nur liebe, ein bisschen abzublocken. Ja, weil dir das dann noch unangenehmer ist. Ja, ich reiche schon so, dass ich ihr in die Augen gucken muss. Ja, da bist du in einem unheimlichen Dilemma im Moment. Ja, leider. Ja. Was geht dir denn so durch den Kopf, wie es weitergehen soll? Ja, ich möchte eigentlich den Mann für mich haben, für mich und mein Kind. Ja. Also du würdest jetzt dafür sogar die Freundschaft zu deiner Freundin... Ja, die würde ich aufs Spiel setzen. Die hast du im Prinzip ja schon. Ja, klar, sobald du es rauskriegst, ist es dann... Ja, also ich würde alles für ihn aufgeben, sogar mein Mann, alles. Ja, hast du dieses ihm schon mal so gesagt? Ja. Und was hat er geantwortet? Ja, dass er eben an seinen Kindern hängt. Das ist im Moment noch nicht so... Von heute auf morgen soll es ja auch nicht gehen, aber dass man wenigstens irgendwie einen Zeitpunkt festlegt, dass man sagt... Hast du den Eindruck, dass er eher abgeblockt hat und gebremst hat? Ja. Mhm. Ich hoffe ja, dass es nicht bloß so ein leichtes Verhältnis ist oder so. Also ich nehme mal an, ich hoffe doch, dass es ein bisschen mehr ist. Ja, das wollte ich nämlich gerade dir sagen, Silvia, das weiß ich nicht, aber die Gefahr besteht wirklich, dass du da das Betthäschen bist, ne? Ich hoffe ja nicht. Und dass du dich da groß verliebst, da alles opferst für und hinterher ist diesem Mann dein Herz egal. Ich hoffe das nicht. Ja, deswegen musst du da wirklich sehr, sehr, sehr kritisch rangehen. Was mit dem Mann los ist, was der von dir will. Und frag den auch, frag, wie seine Gefühle zu dir sind. Ich meine, du hast so viel jetzt schon geopfert und das ist natürlich auch ein Verhalten, was natürlich auch erstmal nicht in Ordnung ist, ne? Wenn man die beste Freundin da betrügt. Eben, das ist es ja. Ja, andererseits, wenn die Liebe so stark wäre zwischen euch beiden, dann müsste dieses irgendwann auf den Tisch gelegt werden und die Karten neu gemischt werden. Aber die Gefahr könnte durchaus sein, dass er dich benutzt. Na, das hoffe ich nicht. Ja. Mein Gefühl, ich nehme es mal an, dass es Angst ist. Denn er gibt sich auch mir gegenüber so. Ja. Silvia, geh da nochmal sehr, sehr strikt und streng dran. Und untersuch mal und beobachte mal, was die Motivationen von diesem Mann sind. Und mache dann davon deine Entscheidung abhängig. Und dann finde ich schon, dass relativ bald, wenn ihr beide zueinander kommen solltet, dies auch öffentlich gemacht werden muss. Sonst lädst du noch immer mehr Schuld auf dich gegenüber deiner Freundin. Dann kannst du dir das Leben lang nicht mehr in die Augen schauen. Ja, könnte ich schon jetzt kommen. Ja, das glaube ich, ja. Es sind zwei Wochen. Es sind zwei Wochen zu viel. Ja, weil ich bin damals intensiv geworden. Also das ist Ja, deswegen, dieses musst du ihm auch so verständlich machen, dass du das nicht so kannst. Dass du ihn quasi vor die Alternative stellst, entweder legen wir es jetzt auf den Tisch oder wir lassen es ganz sein. Dann meine Gefühle zu ihm, also die sind stark wie ja. zuvor, also schlimm. Ja, aber vielleicht relativieren sich die Gefühle auch wieder, wenn du merkst, dass er gar nicht so zu dir steht. Mhm. Liebe Silvia, alles Gute. Ja. Alles, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Jetzt ist die Rosa dran und die Rosa ist 70 Jahre. Ja. Hallo Rosa. Hallo Domian. Das freut mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ja. Ich bin ja so, also wollen wir sagen, richtig glücklich, dass ich mal Glück gehabt habe. Das freut mich. Ja. Du hast mich angerufen, weswegen? Ja, wegen diesen Orgasmus dann. Also das junge Mädchen oder die Frau, ja, junges Mädchen war das. Ja, genau. Also ich bin ja auch so, wir sind ja alle mal jung gewesen. Ja. Nicht? Und nun hatte ich immer keinen richtigen Partner gekriegt. Ja. Also für mich kam ein verheirateter Mann und ein geschiedener Mann nicht in Frage. Ja. Nicht? Ich habe immer gesagt, also meine Großmutter, ich bin bei Großeltern groß geworden, weil ich keine leiblichen Eltern hatte. Ja. Ich hatte sowohl, aber naja, das ist also eine ganz große Geschichte. Und wenn ich dir das alles erzähle, dann müsste meine Kindheit lassen wir. Und schreiben. Dann ist die Sendezeit rum. Ja, ach, das reicht gar nicht. Und jedenfalls, ich habe auch grundsätzlich recht ein bisschen Angst gehabt, nicht? Ja. Und nun hatte ich auch, im Krieg beim ersten Einsatz und so weiter, das ist auch alles Nebensache. Ja. Wie der Krieg zu Ende war, nach 6 Jahren kam ein Mann aus der Gefangenschaft, der war 6 Vierteljahre beim Russen in der Gefangenschaft. Mhm. Und er hatte ja noch kein Mädchen gehabt und ich noch keinen Mann. Er war 30, wie er aus der Gefangenschaft kam und ich war 25, wie ich ihn kennengelernt ja, hatte. Ne? Ja. Naja, nun geht das ja los. Erst war das ja alles ganz, ganz harmlos. Mhm. Ja, einer hat gedacht, der andere hat gedacht. So waren wir schon 3 Vierteljahre zusammen und konnten nicht zusammenkommen. Ja. Bis ich dann mal zuletzt gesagt habe, wir sind aber tapfer, nicht? Ja, sagte er. Naja, sagt er, ist gut, sagt er. Dann hatten wir wieder Angst gehabt. Ja. Ich meine, wenn ich nur ein Kind gekriegt hätte, ja. Ich bin immer beim Bauern in Stellung gewesen. Wusstet ihr denn überhaupt, wie es funktioniert? Das war in den Zeiten ja auch alles noch nicht so offen, ne? Ja, ja. Das wusstet ihr? Ja, ja. Das schon, ja. Und in den Stellungen, das war Krieg, und ich hätte dankbar sein müssen, wenn mir eine Bäuerin mit dem Kind genommen hätte, ja, nicht? Ja. Deswegen habe ich es nachgelassen. Ich habe geheiratet, ich bin jungfräulich in die Ehe reingegangen, ja. Ne, mit meinem Mann. Ja. Und das war ganz, ganz toll. Und da haben wir das mal durch Zufall, haben wir es gehört, so eine Sendung über die können nicht zum Höhepunkt kommen. Aha. Und da habe ich, ich glaube auf Programm 3, da kommt ja manchmal sowas alles an. Aber das gleich von Anfang, jetzt ist jetzt ja schon mittlerweile 25 Jahre tot. Pass mal auf, Rosa. Und, na ja. Lass mich mal fragen. Lass mich mal dich fragen. Ja. Du hast das gleiche Problem gehabt wie die Zuhörerin vorhin, dass du auch lange keinen Orgasmus hattest. Naja, nee, also ich bin da erst gar nicht, wir haben ja erst zusammen nichts gehabt. Ja. Also kommt es ja nicht. Naja, jedenfalls, da waren wir noch verlobt. Das war kurz vor der Heirat. Ja. Und da haben wir so ein, da waren wir eingeladen und da gab es ja auch schon Fernseher, aber da wurde in jedes Haus, da für die ganze Straße ein Fernseher. Ja, ja. Ja, nur haben wir da uns mal so gehört und dann haben wir natürlich das gehört, also man muss, jede Frau hat ein I-Punkt. G-Punkt. Nicht? Ja. Und wenn sie den zu fassen hat, dann geht das erst. Wie, das haben die damals im Fernsehen erzählt schon? Das glaube ich nicht. Doch. Damals, in 50er Jahren? Ja, sicher. Wirklich? Ja. So fortschrittlich. Liebe Rosa, wir müssen jetzt mal zur Potte kommen. Wie ist es denn dann weitergegangen mit dir? Hast du es dann hingekriegt? Habt ihr beides geschafft? Ja, wir haben gefühlt und das ist gleich hat's geklappt? Ja, in der Scheide, hinter Bluetooth, nicht? Ja. Und das ging ganz wunderbar. Na toll. Ja. Was wäre jetzt dein Tipp an die Bianca, war das vorhin? Ja, Was wäre dein Tipp? Das soll sie mal versuchen. Mit dem G-Punkt? Ja. Erklär das nochmal ein bisschen eingehender. Was genau soll sie machen? Ja, sie muss ja fühlen, ne? Ja. Und wenn sie einen Freund hat, der wird schon wissen, wo er hin soll. Ja. Na, sie hat ja Freunde und es hat ja noch nicht geklappt bisher. Aha, ja. Also den G-Punkt heißt das, ja. Also das ist gleich hinter der Scheide. Ja. Also das ist ganz, dann auch das kriegst du schon klug, das ist ein ganz schönes Gefühl. Da musst du drücken. Bitte? Da musst du drücken. Nein, naja, so ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen sanft, ja. Nicht? Ja, genau. Rosa, ich danke, naja. Danke und dir für... Und dann möchte ich noch sagen, von diesem Knüppel, das ist ein Toilettenpümpel ist das. Ein Toilettenpümpel? Ja. Oder Plümpel, ja, Plümpel. Plümpel, also Plümpel. Ich habe auch nämlich so eins zu Hause. Benutzt du das auch manchmal? Ja, ich habe meistens für mein Waschbecken, nicht? Ja, ein Toilettenplümpel. Die Toilette, die ist bei mir nicht ausge... Nee, ist ja meistens auch fürs Waschbecken. Nein. Liebe Rosa. Man kann das ja gerne sagen. Ich bin ja nun auch kein angebranntes Mädchen. Nee, ich merk's schon. Ich hatte ja schon... Dann nachher, erst wollte ich alleine bleiben und da habe ich nachher so einen älteren netten Mann kennengelernt. Ja. Und klappt das denn? Kavalier der alten Schule, das war ganz toll. Na, Rosa, Schlussfrage. Ja. Klappt das jetzt mit dem G-Punkt auch immer noch? Bitte? Klappt das jetzt mit dem G-Punkt? Der ist jetzt auch schon mittlerweile verstorben, der war ja krank, nicht? Nein, ich meinte... Ich bin zufrieden. Jetzt. Du bist zufrieden? Ja. Das ist die Hauptsache? Ja, ja. Danke für deinen Anruf und danke für den Tipp. Danke. Liebe Rosa. Das ist hier so schön, ich wohne hier im Freien. Na wunderbar. Liebe Rosa, alles Gute. Tschüss. Ja, also Langeweile habe ich nicht. Na prima. Tschüss. Jetzt ist der Patrick dran, 24. Ja, hallo Jürgen. Hallo Patrick. Also erstmal ein ganz großes Lob an deine Sendung. Danke. Und bin ein begeisterter Fan von dir. Danke. Jetzt mal ein bisschen nervös, weil ich das allererste Mal durchgekommen bin. Ja. Ja, und das gesuchte Ding ist meiner Meinung nach auch eine Saugglocke. Eine Saugglocke? Ja. Das klingt mir auch ziemlich einleuchtend. Mhm. Das hatten ja viele schon gesagt, ne? Saugglocke. Ja. So, folgendes. Halt, stopp. Und wie nennst du das andere? Ja, das weiß ich selbst nicht. Warenbegrenzer ist okay, ne? Das hört sich gut an. Ja. Aber du hast noch wegen einer anderen Sache angerufen. Ja. Und zwar, ich habe mehr oder weniger eigentlich nur eine Frage an dich. Mhm. Mit einer kleinen Vorgeschichte. Ja. Und zwar seit etwa meinem 10. Lebensjahr interessiere ich mich für Elektrotechnik. Mhm. Und das habe ich jetzt hier vor ungefähr 2 Jahren mal gebündelt zu K und HiFi. Das heißt, das ist ein Hobby von mir. Ja. Und ja, mittlerweile habe ich das, wie gesagt, mache ich das seit 3 Jahren. Und da hatte ich entsprechend immer ein bisschen was gekauft und ins Auto eingebaut und so weiter. Und ja, jetzt hat sich da natürlich einiges zusammengerafft. Ja. Und mittlerweile hat das auch einen ziemlich hohen Wert. Eigentlich ist die Frage halt, meinst du, sagen wir mal als Außenstehender, ob ich es übertreibe damit? Also der Wert liegt jetzt, sagen wir mal, bei ungefähr 23.000 Mark. An Technikkram. An Technik. Ja, ich meine, das ist schon mal ein bisschen was. Das ist eine ganze Menge Kohle, ja. Ja. Das ist dein Hobby, das hast du in all den Jahren zusammengetragen. Eben. Sparst du dir denn da viel von den Lippen ab für? Nee, ich will es mal so sagen, ich tue das, sagen wir mal, monatlich oder alle 3 Monate investieren. Ja, wie viel? Das ist verschieden, also sagen wir mal, wenn es wenig ist, 500 Mark. Kannst du dir das leisten? Verdienst du so ordentlich, dass du 500 Mark nur so abrufen musst? Jein. Also ich will es mal so sagen, ich habe einen verhältnismäßig normal bezahlten Job. Ich habe noch einen Nebenjob. Was machst du für einen Beruf? Ich bin Industriemechaniker. Ja. Und ich habe auch noch einen kleinen Nebenjob, wo noch ein bisschen was reinkommt. Ja, also du kannst es dir erlauben. Ja, also ich denke mehr schlecht schon, als recht. Ich denke schon. Ja, Junge, was soll ich denn darauf antworten, Mensch? Ob du das weißt? Wenn du da die Kohle hast, wenn du Spaß dran hast, dann ist es doch okay. Ja, es ist nur eben, sagen wir mal, meine Eltern sagen schon seit ewiger Zeit hier, ach, willst du nicht mal aufhören damit und du hast doch schon so viel und meine Kumpels oder beziehungsweise die Freunde sagen ja auch schon hier, du hast du nicht mehr alle, du übertreibst. Wie viel Zeit kostet dieses Hobby? Oh ja, eben, sofern ich kann mir Zeit dafür nehmen, wann ich Lust und Laune habe. Was bleibt denn auf der Strecke? Zum Beispiel also, sagen wir mal, die Mädels? Bitte? Bleiben die Mädels auf der Strecke? Ja, was heißt die Mädels? Ich habe jetzt eine Freundin, hast du das auch? Wunderbar. Die sieht das ein und ja gut, die beschwert sich natürlich auch schon manchmal. Aber ansonsten, sagen wir mal... Also, Patrick, ich sehe da kein Problem. Ja. Also, ich sehe es nicht. Wirklich nicht. Also was du mir jetzt erzählt hast, finde ich okay. Also. Ja, nur halt eben, weil wenn ich jetzt das von anderen sehe, wenn die jetzt sagen, oh, ich habe jetzt da was drin, das kostet 5 oder 9.000 Mark oder so, und da reden die von was ganz Großem. Mhm. Wenn ich dann anfange, toll, ich habe für 3 oder 24.000 Mark dann was drin. Du musst es ja nicht so erzählen. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, wenn mir andere gegen den Kopf werfen, von wegen, ich würde es übertreiben, wollte ich eben nur mal eine... Ja, jetzt hast du meine Meinung gehört. Patrick, okay. Ich habe noch einen Menschen am Telefon. Okay. Bye, bye. Ja, ciao. Tschüss. Uwe ist dran und der ist 24. Hallo? Aus Hamburg. Ja, hallo? Ja, Uwe. Ja, hier ist Uwe aus Hamburg. Ich war am Freitag auf einer Single-Party in Hamburg. Auf einer Single-Party? Ja, die im Kurio-Haus. Die hieß Fischsucht-Fahrrad. Wie heißt das? Fischsucht-Fahrrad. Fischsucht-Fahrrad. Fischsucht-Fahrrad. Ja, Fischsucht-Fahrrad. Also, genau, ja. Du warst Fisch oder Fahrrad? Wieso? Ich war ich. Du warst ich, aha. Ja, also ich ich bin einfach nur so hingegangen mit einem Freund. Wir waren ja letztes Mal schon so aus Spaß und haben auch nichts erwartet. Und habe ich aber halt ein Mädchen gesehen, was mir gefallen hat. Ja. Und ja, und ich habe irgendwie dann aber das irgendwie nicht gepackt, die anzusprechen. Warum nicht? Weiß ich nicht, ich habe die immer angeguckt und die hat auch immer neben uns getanzt und ich habe immer gedacht, ja, die sieht mich ja nicht und bin dann auch immer so, habe geguckt, wo sie ist und bin immer so da in der Gegend rumgerannt, immer so in ihrer Nähe und die hat mich nicht beachtet. Ja, und dann wollte ich sie irgendwann ansprechen. Ach, die hat dich nicht beachtet? Hatte ich so das Gefühl. Ja. Dann wollte ich sie irgendwann ansprechen, also dann saß sie auch mit ihrer Freundin immer im Foyer rum und dann kam da mal jemand, der ist dann wieder gegangen und dann bin ich dann irgendwann so mehr oder weniger hinterher und wollte sie dann ansprechen und dann kam sie plötzlich von hinten und hat mich angetickt und mich gefragt, ob ich weiß, wie ihre Freundin ist und naja, und dann war ich völlig perplex und dann ging halt nichts mehr. Dann habe ich halt gedacht, naja, okay, wenn sie mich schon was fragt und dann nicht, nichts irgendwie mehr, kein Gefühl gibt, dass sie was irgendwie, dann ist das wohl auch nicht und dann, ja, und dann habe ich nichts mehr gemacht, so, den Abend. Ja, schön doof. Ja, ich habe halt da nicht mit gerechnet. Das war ihre Initiative, ja, weißt aber du? Das war eine blöde Frage, die wollte mit dir Kontakt haben. Ja, aber das kann ich ja nicht ahnen. Ja, das hättest du in dem Moment direkt schalten müssen. Ja, aber das war nichts. Und dann, für mich war das eher die Bestätigung, dass das kein Interesse ist. Weil das wolltest du so, du feige Socke. Naja, auf jeden Fall habe ich dann immer noch mal so geguckt, wo sie ist. Und sie immer gesehen, aber mich nicht getraut. Und dann habe ich das meinem Freund erzählt und er meinte, ja, wieso, geh mal hin, guck mal, wo sie ist. Und dann habe ich sie halt nicht mehr gefunden. Aber und das war's dann? Geht sie mir halt nicht mehr aus dem Kopf. Gibt es denn Fahrrad sucht Fisch oder Fisch sucht Fahrrad diese Woche oder nächste Woche nochmal? Nee, in einem Monat. In einem Monat erst? Ja, ja, dann, dann wird hier nichts anderes übrig bleiben, wenn sie denn in einem Monat noch in deinem Kopf ist, nochmal dahin zu gehen. Ja, aber dann bei meinem Glück ist sie nicht mehr da. Ne? Ja gut, das ist aber jetzt Zweckpessimismus. Das musst du dann schon machen, ne? Und lernen aus dieser herben Niederlage, dass du da zurückgeschreckt bist. Ja, aber es ist immer so. Ja, das muss ja dann nicht so bleiben, wenn es immer so war bisher. Na, und wenn die da nicht ist? Ja, das ist Pech gehabt. Dann such dir eine andere Frau. Ich denke mal, gerade bei solchen Single-Partys ist die Hemmschwelle, jemanden anzusprechen, sollte doch noch niedriger sein, weil alle sind doch da, um angesprochen zu werden oder um anzusprechen. Bei mir nicht. Bei dir nicht? Nee, irgendwie nicht so. Also bei dir ist das gleich, ob du bei einer Single-Party bist oder ob du in einer normalen Disco bist? Ja. Ja? Schon. Uwe. Fahrrad, Fisch oder was auch immer. Du musst die 4 Wochen nochmal hingehen. Ja, ist schon klar. Ne? Und dann musst du die Frau nochmal ansprechen, Mensch. Ja, wahrscheinlich. Ja, doch, gut, vielleicht mache ich das mal. Auf Biegen und Brechen. Cool, mach's gut. Tschüss. Danke. So, meine Lieben, eine Stunde ist wieder rum. Wir haben kurz vor 2 und die Sendung ist zu Ende, fast zu Ende. In der Technik heute Nacht Petra Postharemschak. Morgen haben wir, ich habe es ja gerade schon gesagt, eine Themensendung. Erogene Zonen. Was sind eure Top-Zonen? Wie habt ihr sie entdeckt? Und welche Körperregionen findet ihr bei anderen Leuten absolut scharf, absolut toll? Ihr könnt uns erreichen ab 0 Uhr unter der bekannten Nummer 01209211. Und dann will ich noch ganz schnell sagen, das habe ich gestern nämlich verbummelt, die Telefonnummer der Dornier-Stiftung. Das ist die Stiftung, die so spezielle Angsttherapien macht. Das ist 0251... Und dann 48104000. Ich wiederhole es nochmal. 0251 48104000. Erogene Zonen. Morgen Nacht. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.